So lag er sehr lange da. Manchmal kam er zu sich, dann bemerkte er, dass es längst Nacht war. Endlich nahm er wahr, dass es schon zu tagen begann. Er lag rücklings auf dem Divan ausgestreckt, noch gelähmt von der kaum überwundenen Bewusstlosigkeit. Bald danach ertönte fürchterliches Geschimpfe und wüstes Gebrüll von der Straße herauf, das er jede Nacht in der dritten Morgenstunde unter seinem Fenster hörte. Das weckte ihn auch jetzt wieder auf. »Ah, die Betrunkenen kommen schon aus den Kneipen«, dachte er. »Es ist also 3 Uhr.« Und er sprang auf, als hätte ihn jemand vom Divan emporgerissen. »Was? Es ist schon 3?« Er setzte sich auf den Divan, und da fiel ihm alles wieder ein. Plötzlich, in einer Sekunde, fiel ihm alles ein. Im ersten Augenblick dachte er, er verliere den Verstand. Eine furchtbare Kälte erfasste ihn, aber die Kälte kam vom Fieber, das sich schon längst, schon während des Traumzustandes eingestellt hatte. Ein Schüttelfrost packte ihn, dass die Zähne zusammenschlugen und alles an ihm zitterte. Er öffnete die Tür und begann zu lauschen. Im ganzen Hause schlief man noch. Erschreckt betrachtete er sich selbst und alles ringsum im Zimmer und begriff nicht, wie hatte er nur gestern die Tür nicht zuhaken und sich nicht nur im Mantel, sondern sogar mit dem Hut auf den Divan werfen können. Der Hut war heruntergefallen und lag dort auf den Dielen in der Nähe des Kopfendes seiner Schlafstatt. Wenn jemand gekommen wäre, was hätte er denken müssen, dass ich betrunken sei, aber... Er stürzte zum Fenster. Es war hell genug und er betrachtete sich schnell von Kopf bis Fuß und alle seine Kleidungsstücke, ob nicht Spuren daran waren. Aber man konnte so nichts sehen. Zitternd vor Frost zog er alles aus und betrachtete es wieder von allen Seiten. Er drehte alles um und um bis zum letzten Faden und Fetzen, und da er sich selber nicht traute, wiederholte er 3-mal die Besichtigung. Aber er fand nichts, anscheinend nicht die geringste Spur. Nur an einer Stelle, wo die Hosen unten schon fransig waren, sah man an diesen Fransen dicke Spuren eingetrockneten Blutes. Er nahm ein großes Taschenmesser und schnitt die Fransen ab. Mehr schien es nicht zu sein.